trotzdem fokussiert. Mach den Milli schnell, yalla, mach den Milli schnell. Multi Mio ist das Ziel und der Scheiß muss funktionieren. Bin ich auf Stumm, denn das Telefon macht Stress. Milli City brennt, alles dreht sich nur um Cash. Mach den Milli schnell, guck mein Vorbild 50 Cent. Yalla, mach den Milli schnell, yalla, mach den Milli schnell. Bin ich auf Stumm, denn das Telefon macht Stress. Milli City brennt, alles dreht sich nur um Cash. Mach den Milli schnell, guck mein Vorbild 50 Cent. Yalla, mach den Milli schnell, yalla, mach den Milli schnell. Loco Eddie, hab den Fly, geh nach Katar und Dubai. Bretter, Bretter, ich werd reich, voller Teller, gutes Fleisch. Du Männer, Männer, guck die Zeit, Hunger, Hunger ist vorbei. Heute Zuma, SW3, schwarze Weste, Matthew 9. Du bin jetzt unterwegs, Loco, sieh die Welt. First Class, teuer, also mach den Milli schnell. Via Diamantenkette, es wird immer kalt. Via Mastercard, Cuban Links bestellt. Mach die Milli schnell, yalla, mach die Milli schnell. Guck, der Loco trinkt sehr viel, doch bleibt trotzdem fokussiert. Mach die Milli schnell, yalla, mach die Milli schnell. Multi Mio ist das Ziel und der Scheiß muss funktionieren. Milli ist auf Stumm, denn das Telefon macht Stress. Milli City brennt, alles dreht sich nur um Cash. Mach die Milli schnell, guck mein Vorbild 50 Cent. Yalla, mach die Milli schnell, yalla, mach die Milli schnell. Milli ist auf Stumm, denn das Telefon macht Stress. Milli City brennt, alles dreht sich nur um Cash. Mach die Milli schnell, guck mein Vorbild 50 Cent. Yalla, mach die Milli schnell, yalla, mach die Milli schnell. Milli schnell. Schnell. Yalla, yalla, Milli schnell. Mach den Milli schnell.